aufbewahren müssen. In den USA sorgt die Hinrichtung eines Mörders im Bundesstaat Ohio für Kritik. Auslöser ist jedoch nicht der Vorgang an sich, sondern die Art und Weise. Die Hinrichtung soll besonders qualvoll gewesen sein. Über 10 Minuten lang soll der Mann nach Luft geschnappt haben. Insgesamt dauerte die Tötung 25 Minuten, berichtet eine lokale Zeitung. Demnach wurde gestern eine neuartige Giftmischung eingesetzt. Der laufende Winter fühlt sich nicht nur nach Frühling an, er ist tatsächlich viel zu warm. Der Deutsche Wetterdienst kommt zu dem Ergebnis, die kalte Jahreszeit 2013-2014 ist bisher um fast 4 Grad zu warm. Aber in dieser Hinsicht ist Besserung in Sicht. Der Wetterdienst geht davon aus, dass sich die Temperaturen schon bald wieder der Norm nähern. Die Deutschen sind bei ihren Kosenamen zwar zärtlich, aber nicht sonderlich kreativ. Laut einer aktuellen Umfrage nennen die meisten ihren Liebsten oder ihre Liebste einfach Schatz. Dafür entscheidet sich gut ein Drittel zusammen mit Schatzi oder Schätzchen. Aber auch Tiernamen stehen hoch im Kurs, zum Beispiel Maus oder Hase. Hitradio Ohr! Hitradio Ohr. Einfach näher dran. Einfach näher dran. All the freaks and people! Let's get ready for the ultimate party sound! Are you ready to party? Yo, play house on the floor! Say yeah! Here we go! Everybody in the house tonight, make some noise! I want to hear everybody in the place say ho! Also Charlie, du solltest jetzt nicht durchdrehen. Public domain, kicking it to you. Hier kommt euer Alter. Danke. Motto, je oller, desto doller. Ja, ist denn das die Möglichkeit? Herzlich willkommen in der billigsten Show der Welt. Mann, ich bin fast gefasst. Wahnsinn auf Sendung. Garantiert nicht ohne Nebenwirkung. Haben wir eine Alternative? Achtung, Herrscher! Oh, das wird ja immer schöner. Gleich geht die Welt unter und wir sind live dabei. Hallo, Nachtschwärmer. Willkommen am Freitag. Now the time is come. Welcome to the Dance Party Hotline. For music that sucks, press 1. For music that your parents would listen to, press 2. For music that makes you want to dance, press 3. Everybody get up. Me need real woman, others built on me. You the primer on the line, being green box when I couldn't afford a Ford. Cling

Bingo Player Spezial. Dann haben wir natürlich während dieser Sendung einen alten Bekannten. Den größten Damenschuhverkäufer aller Zeiten. Al Bundy. Der wird sich heute zurückhalten, Al. Tja, dann viel Spaß. Das heißt also nicht, oh nein. Al, dann werde ich dir was erzählen, wenn du heute nicht anständig bist. Ja, und jetzt sagt er sicher noch, wo er seine Schuhe gekauft hat. Aber nicht bei dir, das ist ja ganz klar. Wow, das ist ja mal langweilig. Nein, immer noch volles Programm. Champagner für alle. Nach der Werbung geht's weiter. Wo gibt's die schönsten Trauringe zum besten Preis? Klar, bei 123gold.de. Und wo gibt's jetzt zusätzlich 10% Hausmesserabatt? Auch bei 123gold.de. Gestalten Sie mit uns Ihre individuellen Traumringe in Offenburg, Steinstraße 6. www.123gold.de. Jetzt mit 10% Hausmesserabatt. Männer von Format kaufen ihre Anzüge bei Bonacelli. Feinste italienische Qualität zu Fabrikverkaufspreisen. Bonacelli Fabrikverkauf in Lahr, Lotzbeckstraße. Jetzt durchstarten zu guten Schulnoten mit skoyo.de, Deutschlands Nummer 1 Lernplattform. Mathe, Deutsch, Englisch für die 1. bis 7. Klasse mit garantiertem Lernerfolg. skoyo.de, lernen wie ich es will. Wissen Sie, manchmal ist es einfach Zeit, sich etwas Gutes zu gönnen. Den Tag noch einmal auf der Zunge zergehen zu lassen. Waldulmer Weine, weil's einfach schmeckt. www.waldulmer.de. Am 25. Januar ist großes Angrillen bei Opel. Mit gutem vom Grill und 5 heißen Premieren. Wie dem neuen Insignia Country Tourer, dem neuen Meriva, dem neuen Adam Black und White Link und den neuen Sondermodellen Corsa und Astra Energy. Angeln im Januar? Richtig, am 25. Januar bei allen teilnehmenden Opel-Partnern. Werden Sie selbst Reporter, knipsen und App damit zu Hitradio Ohr. Einfach Foto mache und 50 Orbits kassiere. Etwas Tolles gesehen oder gehört? Jetzt die Hitradio Ohr-App kostenlos runterladen und gleich Hitradio Ohr-Reporter werden. Das Chicken. Yummy. Die Tomate. Saftig. Das Angebot. Wow. Das Roasted Chicken Sub für nur 2 Euro. Jetzt bei Subway. Eat fresh. Nur in teilnehmenden Stores. Der Countdown läuft. Nur noch einen Tag bis zum Kartenvorverkauf für den Hexenball der Offenburger Hexenzunft. Jetzt am Samstag ab 10 Uhr im Hexenkeller Spitalstraße. Achtung. Pro Person dürfen nur 2 Tickets gekauft werden. Wow, knackig. Unser Wow-Sub für nur 2 Euro. Jetzt bei Subway. Eat fresh. Aller guten Dinge sind 3. Und genau deshalb gibt es jetzt die Apotheke Haas 3-mal in Offenburg. Somit sind wir immer in Ihrer Nähe, wenn Sie uns brauchen. Freuen Sie sich auf kompetente Beratung und tolle Angebote mit unseren neuen Aktionskarten. Apotheke Haas 3-mal in Offenburg. Heute Abend. Codex Club in Aachen. Connection complete. Heute Abend. Freitag ist Codex-Tag. Heute heißt es Animals Go Wild. Es sind verschiedene Aktionen. Animals Go-Go's. Blue Cup Action. Jeder bis 23.30 Uhr, der Eintritt bezahlt, bekommt einen blauen Becher mit 50% auf alle Longdrinks. Und zwar die ganze Nacht. Außer Red Bull. Dann gibt es eine Bonusaktion. Jeder mit Animal Outfit, Hasebär, Affe, Tiger, Katze, Maus, Panda, kommt im kompletten Ganzkörperkostüm, bekommt 50 Euro Freiverzehr. Aber auch nur bis 23.30 Uhr. Oder wer sich so krass will, wer im Animal Outfit nur mit einer Maske kommt, also auch Panda, Katze. We are the crowd. Codex Club in Aachen. Bekommt 5 Euro Bonus. bis 23.30 Uhr. Heute Freitag. Morgen Samstag Durstlöscher. Italo Business Showcase Germany. Italo Business Showcase Germany. Mit einer Latte von DJs. Italo Business Showcase Germany. Jede Menge. Und zwar Einlass 22 Uhr ab 18. Mehr Infos unter codex-club.de. Codex Club in Aachen. Und dann von 6 bis 10 Uhr nochmal. Heute in einer Woche Maskenball im Codex am 24. Und am Morgen in einer Woche, das heißt läuft, heißt die Show einfach läuft. Da gehe ich später noch drauf ein. Hier ist der Freitag, hallo Nachtschwärmer! Welcome to the modern world. It began in the future. Bring the noise! Drop New York! Die Leidenschaft noch gewaltiger. Und jetzt noch härter. You non-stop music. Ah, auch nicht schlecht, hä? Noch nie gelaufen. Snap und yes. Super. Das fängt ja gut an. 19.23 Uhr. Hallo, Nachtschwärmer. Deine Party. Und der Hunger ist gegessen. Deine Freunde. Alles, was brauchst. Kein blöder Scheiß. Hier könnt ihr richtig Gas geben. Radio Ohr. Danke für Ihre Kooperation. Einfach näher dran. Jetzt wird gerockt. Macht euch bereit und auf geht's. Luftunterstützung anfordern. Wie geht das jetzt nochmal? Jetzt ist das einzige Fieber, das ich habe, das Disco-Fieber. Yeah. Überabgedreht. Gnadenlos cool, gnadenlos hart, gnadenlos komisch. Darling, you got to let me know. Should I stay or should I go? If you say that you are mine, I'll be here till the end of time. And I don't even trust myself. Use your head. So you've got to let me know. Should I stay or should I go? Afraid of no bills. Don't you tell me to smile. You stick around and make it what you want. Numbers be on what you keep down. Famous because I'm so versatile. Style, profile, I said. It always makes me back when I hear ooh, yeah. From the hunt you never had to the now. I brought from every fall to the very last mile. Well, if you battle me, I will provide. Who will always say my style? I get no down. But I can overcast. You never gonna keep me down. I get no down. Decision bugging me. If you don't want me, set me free. Exactly who I'm supposed to be. Don't you know which clothes even fit me? Come on and let me know. Oh, mächtig Feuer hier am Anfang. Ja, hier ist der Freitag. Das ist der heißeste Start ins Wochenende. Wir katapultieren dich in die Freitagnacht. Danach braucht ihr nur noch Ruhe. Action zwischen Himmel und Hölle. Der heißeste Start ins Wochenende. Heute. Why can't this moment last forevermore? Tonight eternity's an open door. No, I'll never stop doing the things you do. Don't go. With every breath I take, I'm breathing. Faster and faster and faster and faster. this game without you. Göttlich, genau 19.30 Uhr am Freitagabend. Und das ist Warm-up fürs Wochenende hier bei Hitradio. Mit einigen drin, hi, Euphoria, Herr Vici und dann noch ein paar andere. In dieser Sendung laufen kaum normale Songs nach Schwärmer. Selbst die Songs von Helene Fischer sind verändert. Ey! Mein Gott! Euer Klang ist einfach unwiderstehlich. Ich kann mich nimmer mehr zügeln. Ich bin ganz hin und weg. Ich werde feucht, wenn ich nur daran denke. Oh, abgewackte Tonleiter! Hey, hey, hey! So. Heute bin ich ziemlich gut drauf, ziemlich schick an, setzen Hut auf. Rolex tickt man, seh ich gut aus, hol mir den Kick, den ich absolut brauch. Yeah. Wieder mein Solo-Ausritt in dem Poser-Outfit. Mach ich's mir nett, mach mich Brett, fett drauf, shit. Wo sind die Bräute mit Poser-Ausschnitt? Club in die Club, in die Club, in die Club, in die Club, in die Club. Yeah. Ja, hübsches Ding. So, jetzt haben wir noch eine kleine Werbung hier. Hallo, liebe Fasnet-Freunde. Auch 2014 ist wieder soweit. Am 18., also morgen, findet in der Freihofhalle in Waltersweier das vierte Bärentreiben statt. Beginn traditionell 19.61 Uhr. Freihofhalle Waltersweier. 10 Meter lange Bar, Likörbar, Speisen von Papa Bär, Weinstand, Fotobox. Und ein fantastisches Programm. Morgen, Nachtschwärmer. Da schon wieder los. Du warst toll, Al. Lass mich in Ruhe. Ach, komm schon, Al. Weißt du, ich glaube echt ganz echt, dass wenn du ein bisschen üben würdest, du richtig gut werden könntest im Sex. Ach, ihr hattet Sex, ist interessant. Na, ist ja auch egal. Hauptsache, du warst zufrieden mit mir. Nur weil ich geschrien habe, musst du nicht meinen, dass ich zufrieden war. Ich habe geschrien, weil sich meine Haare in deiner Uhr verfangen haben. Ich will euch tanzen sehen. Tanzen. Also das Allerschönste, was wir hier tun können, ist tanzen. Was wir noch tun können, das finde ich das Allerschönste. Tanzen bringt's total. Tanzen, tanzen, tanzen. Ich möchte tanzen.

Badische Meisterschaft im Stoneline Kochtopf Curling am 2. Februar in der Eishalle Offenburg. Hit Radio Ohr präsentiert Masken, Häs und Narrenfieber. In Hausach ist wieder Narrentreffen. Seien Sie dabei, wenn sich vom 24. bis zum 26. Januar über 5000 Häs-Träger zum Landschaftstreffen Schwarzwald der Vereinigung Schwäbisch-Alemannischer Narrenzünfte treffen und feiern. Freitag, die Partyband Allgäu Power heizt den Narren im großen Festzelt ein. Samstag, Narrenbaumstellen, Brauchtumsaufführung, Strohhexenverbrennung und abends die Hitradio-Ohr-Partynacht in der Stadthalle. Sonntag, der große Narrensprung mit mehr als 50 Zünften und Musikern. Alle Infos gibt's auf www.narrentreffen2014.de. Maximum Clubbing. Die Radio Club Show live aus dem Codex Club in Aachen. Urban Mashup Sound, Elektropop, House. Die Hot Tunes von den Plattentellern dieser Welt. Jeden Freitag mit DJ Rockhound and Friends. Wir bringen das Clubleben direkt in dein Wohnzimmer. Maximum Clubbing. Immer freitags. Ab 23 bis 3 Uhr live aus dem Codex Club Aachen. Hier auf Hitradio Ohr. Präsentiert von TriAG Automobile, deinem Renault-Partner der Region. Auch in Birkenfeld, Kippenheim, Baden-Baden und in Bühl. Egal, wie Sie zur Raiffeisen Kinzigtal kommen, Hauptsache Sie kommen. Gute Biere und schöne Weine, fruchtige Säfte, regionale Mineralwässer und richtig feine Lebensmittel aus unserer grünen Theke. Raiffeisen Kinzigtal. Grenzenlos regional. Hitradio Ohr präsentiert Faul und Wattart. Bekannt durch ihren Nummer 1 Hit Changes. Live im Freiraum. Die Durchstarter aus Frankreich kommen am Freitag, 14. Februar mit ihrem Mix aus House und jazzigen Grooves nach Offenburg. Faul und Wattart live im Freiraum. Karten an allen Vorverkaufsstellen der mittelbadischen Presse und unter reservix.de. Gönnen Sie sich für Ihren Lebensabend ein Stück Lebensqualität. Mit einer herrlichen Seniorenwohnung im St. Gallus-Park in Zell am Hammersbach. Betreutes Wohnen verbunden mit dem Altenpflegeheim St. Gallus. Mit Sicherheit für Ihre Zukunft. Mehr Infos unter ulinagelimmobilien.de. Heute Abend, Codex Club in Aachen. Connection complete. Connection complete. Ja, heute geht's wieder ab im Codex. Animals Go Wild. Und zwar mit mehreren Aktionen. Animal Go-Go's, Blue Cup Aktion. Und zwar jeder, der bis 23.30 Uhr Eintritt bezahlt, bekommt einen blauen Becher. Mit dem bekommt er 50% auf alle Longdrinks die ganze Nacht. Außer Red Bull. Dann gibt es die Bonusaktion. Jeder im Animal Outfit. Hase, Bär, Affe, Tiger, Katze, Maus, Panda. Also komplett Ganzkörperkostüm bekommt 50 Euro, auch nur bis 23.30 Uhr. Oder wer es nicht so ganz krass macht, nur mit Maske, der bekommt 5 Euro Bonusverzehr. Codex Club in Aachen. Connection complete. Das ist nämlich heute. Sometimes I get a good feeling, yeah. Auf zwei Floors und der Games Corner ist auch geöffnet. Ablenkung für die Jungs und Mädels. FIFA 14 steht hier. Dann kommt morgen Samstag 18. Italo Business Showcase Germany. Durstlöser Spezial. Mit einem riesen Line-Up ab 18 Jahren. Mehr Infos unter codex-club.de. Codex Club in Aachen. Wow. Mehr DJs. Ich weiß nicht, ob ich es richtig vorlese. Angry, Cory, Dandy, Ugo, Piatto, Future Tracks, Lampenfieber, Claudio Tahi, Ned O'Neill, April Faith, Unüberlegt, Janice Halpin, Gittis, Gilliam, Hüsam, PA, Sarah und Alexander Zirkel. Ab 22 Uhr, ab 18, wie erwähnt, bis 5 Uhr und von 6 bis 10. Und nach meinem meiner Sendung kommt ja die Live-Übertragung nach 23 Uhr direkt aus dem Codex. Und alle, die sich noch zugeschaltet haben, willkommen Nachtschwärmer, ihr seid hier vollkommen richtig. Ja, wir wollen feiern natürlich. Heute gibt's mal wieder diese Wahnsinnshow. Charlie ist heute wieder im Radio. Oh, Charlie. Charlie 2000. Der Lauschenliebe klappt nach jedem Ton. Charlie ist heute wieder mal am Mikrofon. Da geht's gleich mal los mit Mike Candice und Peter Fox. Auch wieder ganz speziell. Ich renn bergauf, rolle bergab, durch die Pampa, durch die Stadt. Geradeaus, kratz mein Lack, zack, mit dem Kopf durch die Wand, das knackt. Bleib wo du bist, ich hol dich ab. Ich mach nicht schlapp, auch wenn ich Gicht hab. Bin am Motten, bis ich blutende Hacken hab. Kauf wie eine Frau, neue Botten im Minutentakt. Pumpe pumpt, ich hab Wunde lohnt. Wie ein junger Hund, werd nie satt. Zweifel gibt's nicht, ich lauf drumrum. Ich jag ein Phantom, bis ich's hab. Im Zickzack, ihm nach, ich schlaf kaum. Fress Dreck, seh es an der Ecke, bin ich da, ist wieder weg. Fette Hände vor der Nase, bin angezeckt. Will sie haben und wedel mit dem ganzen Heck. Das hält mich auf, zack. Und manchmal hab ich es satt. Es trifft mich Tag und Nacht. Ich hab die Welt, muss sich drehen, nichts kann so bleiben. Ich renn durch mein Leben, wie ein Loch auf zwei Beinen. Ein Hund kann nicht krähen, ein Fisch kann nicht schreien. Und ich kann nicht stehen, bleib ich beim Rollender Stein. Die Welt, muss sich drehen, nichts kann so bleiben. Ich renn durch mein Leben, wie ein Loch auf zwei Beinen. Ein Hund kann nicht krähen, ein Fisch kann nicht schreien. Alors c'est lui ou moi. göttlicher? Kevin Little. Wer kann sich an den erinnern? Turn Me On, das war sein bekanntester Song. Hier zusammen mit Matt Houston. Al, Schuhverkäufer, regt mich wieder auf. Komm, mach ein bisschen Werbung für mich. Das ist nichts zu tun. Hey, Nachtschwärmer. Schalt das Radio ein. Da kommt wieder die komische Sendung von Charlie 2000. Das gefällt mir nicht, Nachtschwärmer. Al, das ist negativ. Komm, mach's nochmal richtig. Das gibt's ja nicht. Das kommt vor, daran musst du dich gewöhnen. Ja, da habe ich mich schon gewöhnt. Also, noch ein Versuch. Charlie 5000. Jetzt fliegst du raus. Zu fassen, so verschwendet man seinen Freitagabend. Was ist die gute Nachricht? Ich bin völlig zu. Ladies and gentlemen, welcome. I bring the action. Dieser Freitag ist die Hacke. Der Action-Freitag. Super, ha? Kids Rock.

Ha, Dankeschön, Huey Lewis und so weiter. Schwerkraftsystem schalten. Schwerkraft geschaltet. Luftdruck aktivieren. Luftsystem aktiviert. Kontrolle 4. Alle Systeme aktiviert. Kontrolle 4 steht, alle Abwehrsysteme schalten. Kraftfeld schalten. Zeig mir deine Stärke. Versuchen Sie nicht, an Ihrem Radio herumzustellen. It's time. Wir haben die Hits. Haltet euch fest. Hi, bin ich noch bei der Notrufzentrale? Ich muss ganz dringend etwas melden. Wissen Sie, ein Nummer-1-Hit. Das ist ja der volle Power, ja, mit Helene Fischer. Helene Fischer Spezial. Und das um 20.08 Uhr. Wahnsinn. Ja, für die echten Helene Fischer-Fans vielleicht ein bisschen zu hart. Deswegen bringen wir später mal eine andere Version. Ein royalty-free music radio, the U Business Radio Station, will change forever. Party on! Yeah, we can do it! Best station. The best station with the best music. Einfach super!

Genau, heute zum ersten Mal. Kommt die 15-jährige Tochter aus der Schule und sagt, Mami, heute sind alle untersucht worden. Nur eine ist noch Jungfrau. Ja, und das bist du, mein Kind. Nein, die Lehrerin. Das ist hart. Aber nein. Mal schauen. Avicii Spezial, eh? Ja. Ja, der Vater zum Sohn. Hast du deine kleine Freundin eigentlich schon mal geküsst, Junge? Na klar, Vati. Und, was hat sie gesagt? Keine Ahnung. Sie hat mir mit den Oberschenkeln die Ohren zugehalten. Ja, Zustände sind das. Das ist der Freitag. Hallo Nachtschwärmer. Hey. Servus. Oh, nochmal. Hey, jetzt reicht's aber, ja. Ich bin ein Pferd, ich schau in dunklen Welt herum. Ich hab ein Paar, ein Äpfchen und ein Pferd. Und jeder, der uns mag, kriegt unser einmal ein. Danke. Jetzt flackert ihr mit den Ohren. Damit habt ihr wohl nicht gerechnet. Dieser Typ ist durch den Knall. Das ist doch krass, ha? Er hat doch einen Sprung in der Schüssel. Wie ist dieser Mundgeruch? Das hält man ja im Kopf nicht aus. Jetzt wird's doch furchtbar. I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to... I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to move it. Ich bin auf dem Schirm, sie alles kurz darauf. Liegt mein Kopf, den Wert und der Behälter. Ah, das hatte man schon mal, aber in einer anderen Version nach Schwimmer. 20.36 Uhr am Freitagabend. Ja, außer dem Aero Bundy habe ich noch andere Bekannte, nämlich die Harpers. Aber die erste Serie, als noch Charlie Harper da war. Also, was gibt's? Naja, ob du es glaubst oder nicht, ich wollte von dir einen Rat über Frauen. Von mir? Wie schmeichelhaft, was willst du wissen? Ich habe ein kleines Problem, Chelsea im Bett zu befriedigen. Aha. Und deshalb habe ich mir gedacht, wer weiß besser, wie man eine Frau nicht befriedigt, als mein Bruder Alan. Oh, Charlie, du hast doch nicht... Nein, habe ich nicht. Warum denkst du immer das Schlechteste von mir? Weil du ein widerwärtiger Mensch bist, das hatten wir doch geklärt. Mal schauen, was da noch Mails gekommen sind. Karl-Heinz, Spitzname Charlie. Wenn ich dich höre, muss ich immer an früher denken. Ja, genau. An Urlaufen und die vielen Korea, schreibt er hier. Er wünschte sich Helene Fischer. Der kommt später nochmal. Karl-Heinz Baumann, aber woher, hat er nicht dran geschrieben. Das ist der typische Anfang von Dr. Alban, ha? Aber da ist noch mehr dabei. Shakira on 15 Cent. Lucky you were born that far away, so with the

aber nur bis 23.30 Uhr. Nicht, dass die Fasnachter denken, wenn sie dann von ihrer Veranstaltung kommen, können sie noch 50 Euro holen. Nur bis 23.30 Uhr. Codex Club in Aachen. Aber wer es nicht so krass machen will, wer eine Animal-Maske aufhat, auch Panda, Einhorn, Frosch und so weiter, bekommt 5 Euro Bonusverzehr. Alles klar? Auf zwei Clubs, Power on the Games Corner, gibt's FIFA 14. So, morgen Samstag, 18. Italo Business Showcase. Italo Business Showcase Germany. Durstlöscher Spezial. Mit einem riesen Line-Up, Einlass ab 18, 22 Uhr Einlass. Mehr Infos unter codex-club.de. Mach du jetzt bloß keine Hektik, setz dich in dein Sofa rein. Hast du Bock auf geile Musik, dann schalt dein Radio endlich ein. Ist bei euch alles auch okay? Nachtschwärmer? a roller coaster inside of a maze. I hope it's a phase. I hope it's a phase. I hope it's a phase. I feel like I'm riding the wave. The dark side. The dark side. Dark side, the dark side, the dark side. The dark side, the dark side, the dark side. Ah, so heiß, ha? Huh? Und mit dem Song grüße ich den Freddy Lano bei Look in Bühlbusmatten. Ganz klar. Freitag. Ja. Deine Party. Und der Hunger ist gegessen. Deine Freunde. Alles mit Rausch. Kaplöder Scheiß. Hit. Radio Ohr. Einfach näher dran. Ganz neu, DJ Antoine und die Red Hot Chili Peppers. We'll be right back. super. Also nicht nur DJ Antoine und Red Hot Chili, sondern ein paar andere da auch noch da drin. 21 Uhr genau. So, Alice weg, der Schuhverkäufer. Jetzt mache ich mich mal an Kelly ran. Hallo, Kelly? Wer ist der alte Kerl? Was? Das bin ich? Ach, Kelly, du kennst mich doch. Auf, los, wir wollten miteinander ausgehen. Ja, ja, ich gebe eine wilde Party. Also zieh ab und turn dich an. Also gut, wir gehen miteinander aus und dann ist alles klar. Du findest nicht mal beim Gynäkologen eine Frau. Ah, und hier eine Blitzwarnung. Der Bundesgesundheitsminister warnt. Vorsicht, diese Sendung macht sich Showtime. Jetzt machen wir mal einen 80er Special, und zwar Synthi Spezial. We'll be right back. Ist das nicht geil? Sagst du, das ist geil? Das ist sowas von geil. Geil. Leider geil. Showtime! Let's get out! Yeah! Party!

Wir sind immer vorsichtig mit Superlativen, aber es lässt sich einfach nicht vermeiden. Denn wir sind nun mal Europas bestes familiengeführtes Hotel mit 7 Hektar Hotelpark, 10 Kilometern Spazierwegen und einem 5000 Quadratmeter Spa, 6 Schwimmbädern und Wellnessbereich. Hotel Dollenberg. 5 Sterne Luxus in Bad Peterstal-Griesbach. www.dollenberg.de. Egal, wie Sie zur Raiffeisen-Kinzigtal kommen, Hauptsache Sie kommen. Gute Biere und schöne Weine, fruchtige Säfte, regionale Mineralwässer und richtig feine Lebensmittel aus unserer grünen Theke. Raiffeisen-Kinzigtal. Grenzenlos regional. Heute Abend. Codex Club in Aachen. Connection complete. Ja, Freitag ist Codex-Tag. Ganz klar. Heute heißt es Animals Go Wild. Und das wird wild. Animal Go-Go's sind da. Die Blue Cup Action. Jeder, der bis 23.30 Uhr Eintritt bezahlt, bekommt einen blauen Becher, mit dem er oder sie 50% auf alle Longdrinks bekommt. All night long, die ganze Nacht. Außer Red Bull. Dann gibt es die Animal Outfit Geschichte. Hase, Bär, Affe, Tiger, Katze, Maus, Panda. Wer im Ganzkörperkostüm kommt, bekommt 50 Euro Freiverzehr. Aber nur bis 23.30 Uhr. Aber wem das zu krass ist, der kann auch eine Animal-Maske aufsetzen. Der bekommt dann 5 Euro Bonusverzehr. Codex Club in Aachen. Connection complete. Morgen Samstag. Italo Business Showcase Germany. Yeah. Durstlöscher Spezial. Italo Business Showcase Germany. Elektronische Musik total. Mit jede Menge DJs. Einlass ab 18. 22 Uhr. Bis 5 und 6 bis 10 Uhr. Mehr Infos unter codex-club.de. Ja, willkommen nach Schwimmer. Es geht weiter hier. Voll der Power am Freitag. Länge besser. Freitag. Friday's here, people. Friday night is... Wasserkontrolle. Wasserkontrolle. It's Friday. BBC Radio Friday night. I hate it when you hit. Your new messiah, 'cause your theories catch fire. How I'm kept tumbling down in the city that we love. If you close your eyes, does it almost feel like nothing changed at all? And if you close your eyes, does it almost feel like you've been here? Basti, ha? Super! Oh, mal in die Meeres reinschauen. Hi Charlie, liebe Grüße von Anne an Stefan und Mogli in Mittelhessen. Leider können wir heute zusammen die Sendung nicht hören. Ja, das ist aber schade. Okay, dann gehen Grüße an Michael Betz, Großveranstalter im Raum Rastatt. Das ist so geil, der Zusammenschnitt, ha? Also mehrere Interpreten drin? Ganz klar! Ah, und hier eine Blitzwarnung, der Bundesgesundheitsminister warnt! Vorsicht, diese Sendung macht sich Showtime! Ja, bang, jetzt rockt ihr. Das rockt ihr. Alles geht. Heißt, geht das ab. Mach schon mal. Liebe Fasnitz-Freunde, morgen am 18. findet in der Freihofhalle in Waltersweier das vierte Bärentreiben statt. Bären, ne? Beginn traditionell 19.61 Uhr. Also Freihofhalle Waltersweier. Es ist bestens für das leibliche Wohl gesorgt. 10 Meter lange Bar, Likörbar, Speisen von Papa Bär, Weinstand, Fotobox. Und ein fantastisches Programm. DJ Tieren 711 lässt den Bär abtanzen. Also auf zum Bärentreiben 2014. So geil, ja! Check this out. Check this out. Hit Radio Uhr, dein Radio. Here comes the music. Also das Allerschönste, was wir so tun können. So, Freestyle-Freunde. Hallo. Tanzen. Give me a funky ass bassline. Und Italo-Freunde, ihr seid auch dran. DJ, where are you? Freestyle-Version. Eigentlich ist das ein stinknormaler Fox mit Be Italy. Das hat mich so angemacht. Jetzt machen wir weiter. Hey, du da. Wieso hast du mich nicht als Freund bestätigt? Und schon habe ich Halluzinationen. Hilfe und Support. Möchten Sie das Programm starten? Jawohl! das waren Zeiten, ach Schwärmer, Wahnsinn! Let's get ready to rumble! Oh, das macht mich so an. Wir machen weiter. Das ist Freestyle in Vollendung, hä? Ja. 21.42 Uhr. Hallo Nachtschwärmer. 30 seconds to go. Listen to this. Oh Mann. Unverbesserlich gut. Jetzt hauen wir rein! Thank you.

Ja, alle verfallen jetzt in den Tsunami-Bahn und bringen irgendwelche Passagen, die aber nicht immer ganz gut sind. Oder was meint ihr nach Drummer? Ja, was soll's? 22.09 Uhr am Freitagabend. Das ist Rohr Bootleg von Katy Perry. Du, du und du. Komm mit auf unsere Reise in den Raum, Raum der Zeit. Come on, bring on the sound. Oh Gott, ist das billig. I feel so close to you right now. It's a force field. I wear my heart up on my sleeve like a big deal. I'm so in love with you. You electrify my life. It ain't hard to tell. Baby girl, I just wanna tell you how I'm feeling. I feel so close to you right now. Jetzt eine kleine Verkehrsmeldung. Dankeschön an Kevin Fuchs. Von Friesenheim an der B3 Richtung Lahr. Ein Blitzer wird aufgebaut. Ich wiederhole. B3 von Friesenheim kommen Richtung Lahr. Ein Blitzer. Yeah.

letzte Ecke. Oh, die hätte man fast ganz vergessen, ne? Ferdinand Porsche kam in den Himmel beim lieben Gott. Es ist schon gerechtfertigt, dass du hier im Himmel gelandet bist. Eine Legende, deine Autoerfindung. Porsche, ja, lieber Gott. Auch ich muss sagen, schon toll, dass du da geschaffen hast auf der Erde. Nur eine Schöpfung ist dir missglückt. Gott, also bin ich aber mal gespannt. Welche ist das wohl? Die Frau natürlich. Gott, und warum? Ja, die Einspritzdüse, die liegt zu dicht am Auspuff. Gut. Lieber Herr Porsche. Ja, danke schön. Volle Power. Mit Depeche Mode. Ja, mein Freund Erl ist heute ganz nüchtern. Da gefällst du mir überhaupt nicht. Ne? Oder wie sieht's aus? Nun ist mein Leben scheiße. Das war's vorher schon. Hallo? Machen wir Werbung. Was? Werbung? Was? Werbung natürlich. Wissen Sie, manchmal ist es einfach Zeit, sich etwas Gutes zu gönnen. Den Tag noch einmal auf der Zunge zergehen zu lassen. Wald-Ulmer Weine. Weil es einfach schmeckt. www.waldulmer.de. Rauschen klingt so wunderbar. Im Sommer am Meer. Aber nicht im Radio. Digitalradio. Mit höchster Klangqualität, einer unglaublichen Programmvielfalt und kinderleichter Bedienung.

I'm freaky, baby. I'ma make sure that your peach feels peachy, baby. No bullshit bras. I like my women sexy, classy, sassy. Powerful, yes. They love to get a little nasty. Ow. This ain't a game, yo, see. You can put the blame on me. Dale muñequita, out ahí. And let it rain over me. Für alle, die sich ja noch zugeschaltet haben, ein Blitzer von Friesenheim Richtung La auf der B3. Dieser Schuhverkäufer ist ein Spätzünder. Das war ein Witz? Oder es soll ein Witz gewesen sein, ne? Ah, du hast nicht kapiert, den von Porsche. Ach komm, lass es sein, Al. FM. Should have somehow realized what you gotta do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. Backbeat, the word is on the street that the fire in your heart is out. I'm sure you've heard it all before, but you never really had a doubt. I don't believe that anybody feels the way about you now. You're black. Drop the verse. Girls, boys, don't cry. Unless you sing, sing, sing, sing. That's why it's not a common sign. Girls, boys, don't cry. Unless you sing, sing, sing, sing. It's gonna be the day, but they'll never throw it back to you. By now,

ganze Zeit nur so Elektro-Zeugs. Nicht mal was von David Guetta machte. Ich komm auf die ganzen Leute nicht klar. Geh nicht mehr zum Training, komm auf heute nicht klar. Hab ein mieses Zeugnis, komm auf heute nicht klar. Bin verliebt, doch mein allerbester Freund macht sie klar. Eine Woche später ruft sie heimlich an. Fragt sich, ob sie vorbeikommen kann. Mein erstes Mal, gleich ist es soweit. Es klingelt und sie hat noch ihre Freundin dabei. Ich hau ab, gib mir 18 nach mein Hemd. Will noch feiern und vom Naschspiel auf Tablett. Denk, ich bin ein Star, alles dreht sich um mich. Häng an der Bar, alles dreht sich um mich. Komm zurück und zieh nach Berlin. Was macht man ohne Ab? Schauspiel studieren. Fast erstickt durch den Dreck dieser Stadt. Doch Mission erfüllt, Level geschafft. Ich spring von Level zu Level zu Level. Tschüss nach Schwäber, schönes Wochenende. In der Zukunft ist alles perfekt. Doch fast alle meine Leben sind weg. Nichts hat geklappt, weder Wetten noch Sportler. Na wenigstens hab ich einen fliegenden Corsa. Bin der letzte Lemming, der nicht gefallen ist. Der mit 5 Scheiben altes Brot am Teich sitzt. Roboterenten füttert, bin alter Mann. Das letzte Level bricht an. Und plötzlich steht er da. Setz dich nachts um 2 neben mich an. Tja, und das war's dann auch schon wieder für heute. Länger hält man dieses Gesabbel auch nicht aus. Vielen Dank an den zauseligen Schnarchlappen. Der kommt gleich wieder in sein Körbchen. Selber schuld. Und bitte rufen Sie nicht mehr an. Ihre Probleme interessieren uns ohnehin einen Scheiß. 23 Uhr. Aus Deutschland und der Welt. Hitradio Ohr. Die Nachrichten. Im Studio Moritz Einze. US-Präsident Obama will seine Geheimdienste an die Leine nehmen. Befreundete Staats- und Regierungschefs dürfen künftig nicht mehr abgehört werden. Und wenn die NSA gesammelte Telefondaten einsehen will, muss sie sich an ein spezielles Gericht wenden. Im Grundsatz aber verteidigte Obama bei seiner Rede in Washington die Arbeit seiner Spionagebehörden. Die Europäische Union und die Bundesregierung sehen Obamas angekündigte Korrekturen positiv. In der afghanischen Hauptstadt Kabul haben die Taliban ein Restaurant angegriffen. Ein Selbstmordattentäter sprengte sich am Eingang des Lokals in die Luft. 2 weitere Taliban-Kämpfer wurden nach einem längeren Schusswechsel von Wachleuten getötet. Mindestens 14 Menschen starben, darunter angeblich auch Ausländer. Angaben der Taliban, wonach Deutsche unter den Opfern seien, wurden zunächst nicht bestätigt. Der Kronacher Fernsehhersteller Löwe ist gerettet, aber 120 seiner Mitarbeiter nicht. Sie verlieren zum 31. Januar ihren Job. Anschließend haben sie die Möglichkeit, in eine Transfergesellschaft zu wechseln. Dort werden sie bei der Suche nach neuen Arbeitsplätzen unterstützt und können an Qualifizierungsmaßnahmen teilnehmen. 270 Mitarbeiter will die neue Investorengruppe übernehmen. Einige von ihnen könnten künftig in der neuen Unternehmenszentrale in München arbeiten. Zentrale Unternehmensfunktionen sollen aber am Standort Kronach bleiben. Genaueres dazu steht noch nicht fest. Die Investorengruppe besteht aus deutschen Familienunternehmen und ehemaligen Managern von Apple und Bang & Olufsen.